Schläfst du schon? Oh, nicht so richtig, ey. Ich hab so einen vollen Bauch. Ich hab heute so viel Schokolade gegessen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Oh doch, kann ich. Glaub mir, mir geht's ähnlich. Dieses, also wirklich in dieser Vorweihnachtszeit, es ist wirklich, also es ist natürlich toll, aber es ist auch schlimm, weil überall ja Dominosteine, Lebkuchen, Schoko-Weihnachtsmänner, Schoko-Nikoläuse, also es ist ja alles voll damit. Ja, du hast recht. Es ist vor allen Dingen auch so zeitig schon alles voll, ne? Also so Ende August, Anfang September hast du ja da schon die Nikoläuse stehen aus Schokolade und alles. Ja, das wird ja auch jedes Jahr früher. Also es ist schon, man fragt sich schon, was die Leute sich dabei denken, dass irgendwie mittlerweile Mitte August, wo manchmal noch 30 Grad sind, da schon die ersten Dominosteine im Supermarkt liegen. Ja, und also was mir auch aufgefallen ist, so die letzten Wochen beim Einkaufen, da standen dann, nachdem schon wochenlang die Weihnachtssüßigkeiten da standen, plötzlich auch noch so Halloween-Süßigkeiten dazwischen. Mhm. Aber obwohl Halloween ja vor Weihnachten kommt im Jahr, oder meinetwegen St. Martin oder was die Leute da noch immer feiern, kommen die Süßigkeiten später in die Supermärkte. Das ist doch total unlogisch. Das ist, also jetzt, wo du das sagst, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht so viel mit Halloween-Süßigkeiten beschäftigt, aber dieses Bild von irgendwelchen orange als Kürbis verkleideten Schokoladensachen und so, das habe ich tatsächlich erst seit den letzten Wochen im Supermarkt im Kopf. Da hast du vollkommen recht. Das ist ja wirklich interessant. Ja, noch so diese ganzen Lakritz-Fledermäuse und was es da nicht alles gibt. Und ich frage mich halt, warum Weihnachten so zeitig im Jahr irgendwie schon gepusht wird bei den Süßigkeiten. Es ist ja eigentlich total unpraktisch, ne? Also wenn ich jetzt ein Supermarkt wäre oder einen betreiben würde, dann hätte ich irgendwie schon wochenlang alles vollgestellt mit Weihnachtskram und dann muss ich den irgendwie wieder zusammenrücken, um da noch Halloween-Kram hinzustellen. Ja, da muss schon irgendwas hinterstecken, weil die machen das ja nicht einfach so. Jetzt frage ich mich natürlich, ist dieses Halloween-Süßigkeiten-Zeug kürzer haltbar und kommt deshalb erst später? Das kann natürlich sein. Aber andererseits ist es ja auch nur Schokolade und Lakritz. Die liegen ja das ganze Jahr im Supermarkt rum. Mhm. Also vielleicht wollen sie nur, dass wir das glauben, dass es daran liegt. Ja, aber vielleicht ist es halt auch, also wenn du mal überlegst, so Halloween-Süßigkeiten, eine Fledermäuse und Kürbis und sowas alles, das hast du halt nur zu der einen Festivität. Und vor einer Weile sind die Leute hingegangen und haben angefangen, übrig gebliebene Schoko-Weihnachtsmänner und Rentiere als Osterhasen zu verkaufen und andersrum. Nein. Ja. Meine Schoko-Osterhasen sind eigentlich Nikoläuse? Ja, oder halt Rentiere. Die haben bloß ein anderes Papier drum gemacht. Das gibt's ja nicht. Mhm. Das heißt, die beiden christlichen Feste werden über Schokolade miteinander verwoben. Und das nicht-christliche Fest kriegt eigene Süßigkeiten. Okay, jetzt fängt es langsam an, kritisch zu werden. Das ist ja spannend. Das heißt, Halloween sticht total aus dieser üblichen Feiersüßigkeiten-Geschichte raus. Ich meine, man hätte ja auch so einen Schoko-Nikolaus, ne, nehmen können, hergehen können und den in so eine, in dieses Staniolpapier, hat meine Mama das immer genannt, mit einem Vogelscheuchenaufdruck oder so packen können zum Beispiel, ne? Voll. Also wenn man das mit Osterhasen macht, dann könnte man das auch mit Gespenstern oder was weiß ich machen, aber sie tun's nicht. Nee, sie tun's nicht. Sie machen eigene Süßigkeiten, eigene Formen, die du auch nicht wiederverwenden kannst. Okay, ich frage mich tatsächlich gerade, wer sowas entscheidet. Entscheidet das eigentlich wirklich die Person, die so einen Supermarkt betreibt? Oder kriegt die einfach irgendwann von oben gesagt, und jetzt schicken wir euch hier die Süßigkeiten mit den Geistern und ihr müsst Platz dafür schaffen? Ich glaube ja eher, also schon, dass das von außen gesteuert wird. Also nicht die Supermarktleitungen steuern das, sondern von außen. Dass es diese Halloween-Formen-Süßigkeiten vorher gar nicht gibt. Also die werden nur zu einer bestimmten Zeit im Jahr produziert. Sehr, sehr punktgenau. Also es sind ja so 2-3 Wochen maximal vor Halloween, dass du das Zeug im Supermarkt hast. Und dann verschwindet das auch wieder komplett vom Markt. Das ist also die Tatsache, dass wir bei Halloween ja auch sowas wie Geister und Gespenster und sowas feiern, die ja auch sehr gut wieder verschwinden können. Und das jetzt sich in diesen Süßigkeiten so widerspiegelt, das macht mich doch gerade ziemlich skeptisch. Ja, und jetzt ist die Frage, sind das dann echte Süßigkeiten, die sich auch eine Weile halten? Oder sind das Süßigkeiten, die von alleine wieder verschwinden, so ähnlich wie Leprechaun Gold? Krass. Das heißt, wenn ich jetzt in meinen Schrank gucke und ich weiß genau, eigentlich müssten da noch Lakritz-Fledermäuse drin liegen und die sind da nicht mehr, dann sind die einfach verschwunden und nicht in meinem Bauch, sondern wirklich verschwunden? Das wäre was. Ganz genau. Das wäre was, oder? Und dann denkst du immer so, oh, verdammt, ich habe wieder in so einer nächtlichen Fressattacke irgendwie Süßigkeiten in mich reingestopft und weiß es schon gar nicht mehr. Aber die haben sich einfach aufgelöst. Ich meine, ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, was dahinter steckt. Weil, guck mal, dann gehen an Halloween diese ganzen Kinder rum und holen sich in jedem Haushalt irgendwie ganz, ganz viele Süßigkeiten ab und haben dann einen Riesentopf Süßigkeiten zu Hause, die man gar nicht essen kann. Schon gar nicht, bis die ganzen Weihnachtssüßigkeiten zu Hause wieder auftauchen, die es ja eigentlich schon vorher im Supermarkt gibt. Und vielleicht hat sich da jemand überlegt, es wäre geschickt, den Kindern einen schönen Abend zu machen, dass sie sich ihre Süßigkeiten überall abholen können und dann verschwinden die Süßigkeiten einfach wieder wie Geistersüßigkeiten und die Kinder sind dann ohnehin mit Weihnachten wieder abgelenkt. Ja. Was ich mir jetzt auch gerade überlege, wenn die Süßigkeiten, die du noch nicht gegessen hast, sich quasi in Luft auflösen, weil sie nur so Geistersüßigkeiten waren, was ist denn mit den Halloween-Süßigkeiten, die du schon gegessen hast? Hast du die Kalorien dann immer noch im Kreislauf oder verschwinden die auch einfach? Krass, also die Kalorien, die Nährstoffe, die Kohlenhydrate, das ist dann wahrscheinlich alles auch weg. Das ist ja für so einen Organismus wie unseren Körper, der gewohnt ist, dass alles an den Ort kommt, wo es normalerweise hinkommt, eine ganz neue Situation, weil es gibt ja sonst nichts, was einfach wieder verschwindet, wenn man es gegessen hat. Nee, eben. Aber das wäre natürlich eigentlich dann ein Grund, sich für das ganze Jahr mit Halloween-Süßigkeiten zu bevorraten. Dann müsste sie halt irgendwie so wegschließen, dass sie sich nicht auflösen können. Ja. Weil dann kannst du Süßigkeiten essen und nimmst überhaupt nicht zu deswegen. Und kriegst auch kein Karies davon und nichts. Ja, aber ich glaube, das haben sich die Macher von diesen Süßigkeiten schon gedacht. Und deshalb gibt es nicht so richtig eine Möglichkeit, die aufzuheben und wegzuschließen und so. Weil wir sollen ja dann auch wieder die Weihnachtssüßigkeiten kaufen. Ja, das stimmt natürlich. Schade. Und ich meine, es gehört ja auch ein bisschen dazu, dass nach Weihnachten jeder darüber redet, wie viel Schokolade man gegessen hat und dass man mindestens 2 oder 3 Kilo zunimmt über die Weihnachtszeit und so. Das gehört ja auch irgendwie dazu. Und wenn man das jetzt mit Halloween-Süßigkeiten machen würde, da würde ja auch was von diesem Fest verloren gehen. Das stimmt natürlich, das ist richtig. Und jetzt frage ich mich aber auch noch, also wir hatten ja vorhin schon, ne, die großen kirchlichen Feiertage, Ostern und Weihnachten, sorgen ja im Prinzip dafür, dass du fast das ganze Jahr über so Schokoladensymbole für diese Feste kaufen kannst. Und Zuckersymbole und sowas, ne? Und es gibt nur diese eine Phase im Herbst, wo eben die Halloween-Süßigkeiten das so ein bisschen verdrängen. Und das kann man ja schon auch so sehen als so ein Bild auf diesen Religionskampf. Also ich meine, die christliche Religion hat ja sehr viele, viel ältere Feiertage verdrängt oder übernommen und so ein bisschen umgedeutet. Und hat aber nicht wirklich ein Äquivalent für das Halloween-Fest, für dieses Geisteraustreiben gefunden. Und vielleicht ist es jetzt so, dass das Fest halt jetzt auf die Art wieder zurückdrängt ins Bewusstsein und auf der anderen Seite die christlichen Feste eben mit diesem Schokoladenüberangebot versuchen, das zu unterdrücken. Okay, krass. Ich krieg gerade so ein bisschen das Gefühl, dass das mit diesen Süßigkeiten überhaupt nicht von irgendwelchen Menschen gesteuert wird, sondern dass diese Süßigkeiten einfach erscheinen kurz vor Halloween, weil eben genau das passiert, weil dieses Fest sich in unser Gedächtnis zurückdrängen will. Und dann eben wieder verschwinden. Ja. Und ich meine, das erklärt ja auch, warum wir so übersinnliche Beschreibungen nutzen, um Süßigkeiten zu klassifizieren. Also so unheimlich lecker sind dann die Halloween-Süßigkeiten und himmlisch zart schmelzen die Schokolade von den christlichen Festen und sowas. Ja, alles. Pass auf, göttlich. Ich meine, da ist schon die ganze Werbebranche im Prinzip ja von diesen beiden Religionen auch verbal geprägt schon. Ja, das ist wirklich so, oh Mann. Also so langsam kriege ich ein bisschen Angst, dass in meinem Schrank vielleicht doch noch irgendwelche Halloween-Süßigkeiten liegen. Aber eigentlich sollte ja die Halloween-Zeit vorbei sein und die alle verschwunden sein. Ich weiß nicht, ob ich mich nächstes Jahr traue, noch welche von denen zu essen, ehrlich gesagt. Bin mir auch nicht sicher. Und dann ist natürlich auch, was mir auch gerade einfällt, das muss man sich mal klar machen, ne? Also Halloween, die ganzen Geistersüßigkeiten und so diese untoten Süßigkeiten, Vampire und sowas, alles kannst du ja so Gummivampirzähne kaufen und so. Mhm. Und danach geht die Lebkuchensaison los. Leben, Lebkuchen. Im Gegensatz zu Geistersüßigkeiten. Gott, da sind wir was auf der Spur. Ich sag's dir, Kathi. Ich glaube auch. Okay, ich glaube ehrlich gesagt, auch wenn ich jetzt so voll bin, ich bleibe weiter bei irgendwie Lebkuchen und Weihnachtssüßigkeiten und traue mich an diese Halloween-Süßigkeiten erstmal nicht mehr ran, bis das nicht genauer aufgedröselt wurde. Ja, das werde ich auch so machen. Das ist mir doch zu riskant ansonsten. Ja. Auf jeden Fall. Puh, na dann hoffe ich mal, dass ich nicht von irgendwelchen Geistern träume, die sich einen Weg durch meinen Körper bahnen. Das hoffe ich auch. Wie gut, dass wir heute nur Schoko-Nikoläuse gegessen haben. Oh ja. Weißt du was? Ich werde jetzt, glaube ich, schlafend ein bisschen verdauen. Ich auch. Na dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Schläfst du schon?